Getränkeshop, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Schönen guten Tag. Es geht sich um Folgendes, und zwar um eine Beschwerde. Ich höre. Ja, ich hatte bei Ihnen Mineralwasser gekauft. Mhm. Und jetzt hatten wir die ganze Familie im Prinzip Magenprobleme mit Aufstoßen. Mhm. Entschuldigung. Ihr Name bitte? Panzer. Panzer. Beliefert habe ich Sie aber nicht, ne? Nee, Entschuldigung. Nee, haben Sie nicht, wir haben geholt. Mhm. Was für eine Marke haben Sie denn? Gerolsteiner. Ich habe meine Magenprobleme, ne? Ist ja nicht gut. Nee, gut ist das nicht, das ist richtig. Haben Sie die Kunststoffflaschen oder die Glasflaschen? Moment, ich frage mal meine Frau. Hilde, war das Glas oder war das Kunststoff? Das Glasflaschen. Haben Sie noch ein bisschen davon? Nee, haben wir ja alles getrunken. Das verstehe ich aber nicht. Weil Sie sind der Einzige, der sich jetzt darüber beschwert, ne? Sekunde mal kurz, ja? Hören Sie bitte. Ja, bitteschön. Nehmen Sie sich doch bitte mal so eine Flasche heraus. Ja. Aus dem Kasten. Und dann sagen Sie doch bitte mal unten das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja, Moment. Hören Sie? Ja. Das ist 2001. 2001? Ja. Wann haben Sie das Wasser bei mir gekauft? Letzte Woche. Moment, da kommt meine Frau. Hilde, was denn? Ja, ich habe auch noch so. Ach so. Wie nicht mit dem Wasser? Nee, mit dem Essen hat das... Hören Sie, meinen Sie, das kann mit dem Essen zusammenhängen? Das kann... Ich weiß nicht, was Sie gegessen haben. Chili con carne. Ja, selbstverständlich. Was meinen Sie, was die Bohnen treiben? Meinen Sie wirklich? Ja. Das liegt also gar nicht am Wasser. Also, ich habe hier selbst jetzt gerade mal eine Flasche Wasser geholt, ja? Ja. Und mein Wasser ist haltbar bis zum 18.09.2002. Oh. Hm, ja. Und Sie sind, ich meine, ich verkaufe ja nur Gerolsteiner, nicht nur eine Kiste in der Woche, ja? Hm. Sie sind jetzt der Erste, der sich darüber beschwert. Ich meine, ich verstehe Ihr Verständnis, ich höre es auch, ja? Entschuldigung. Nee, das macht ja nichts, Sie haben ja die Probleme damit. Also meinst du, das könnte auch am Essen liegen? Wir haben nämlich sehr viel gegessen. Ja. Chili con carne. Ja, und durch die Kohlensäure, die da drin ist, in dem Gerolsteiner, weil Sie sagen, Sie haben ja viel getrunken. Mhm. Dann bleibt das nicht aus, dass das noch am Gären ist. Das sind Bohnen. Und so. Bohnen in Verbindung mit Kohlensäure, das gärt doch ohne Ende. Wie man hört, ne? Ja, Sie kriegen unter Umständen auch noch Durchfallprobleme. Also, dann sollte man jetzt lieber nicht mehr weiter essen. Nee, auf gar keinen Fall. Alles klar. Ja? Haben Sie vielen Dank. Gern geschehen. Tschö. Guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Ja, hallo. Es geht sich um Folgendes. Und zwar, ich hatte bei Ihnen so ein Elektro-Dings gekauft. Ja. Jetzt ist die Frage, wann muss ich das abschalten? Ja, normalerweise direkt immer. Ne? Das ist ja nur kurz zum Einstellen, wenn man es wirklich benutzen muss. Ach so. Ja. Es ist nämlich, ich habe immer Krach mit meinen Nachbarn und jetzt haben wir uns eben wieder gestritten und jetzt habe ich das angewendet. Ja. Mhm. Jetzt ist die Frage... Nee, sofort wieder ausstellen, denn, ne? Ja. Ja, weil ich das angelassen habe jetzt. Ja, das macht ja nichts. Bis jetzt. Das ist ja nur die Sicherung. Das ist ja nicht das Gerät selber, ne? Und wann wird der wieder wach? Wenn Sie es wieder einstellen. Wenn ich es einstelle, wird der wieder wach? Dann kann man es wieder benutzen, klar. Mhm. Nein, mein Nachbar meine ich. Ach, der... Ist der K.O. gegangen, oder was? Richtig. Ach, du Schande. Ja, das dauert immer circa 10 Minuten. Aber normalerweise muss man auch die Polizei dann verständigen, ne? Wieso? Ja, es liegt ja Notwehr vor. Sie benutzen das Ding ja nur in Notwehr. Dann hat er sie angegriffen, oder was? Ja, nicht direkt. Da hat sich wieder einfach mal ein Rasenmäher genommen, ne? Ach, du Scheiße. Ja. Nee, das geht ja nicht, ne? Das ist ja... Nee, kann der ja nicht machen, eben. Nein, richtig, klar. Nee, Sie müssen aber auch die Polizei benachrichtigen. Ja, wenn der ja wieder wach wird? Ja. Wann wird der denn? In 10 Minuten etwa? Meistens immer 10 Minuten, ja. Hm. Pro Auslösung wird das gerechnet, oder? Ja, circa, ne? Ja. Hm. Weil ich habe dem, sag ich mal, so 7-8 Stöße hintereinander verpasst. Ja. Summiert sich dann Zahl? Nein. Es kommt doch an, wie stark der gebaut ist. Also wenn ich dem jetzt, sag ich mal, noch 2 verpasse, dann... Nee, um Gottes Willen, das ist Überschreitung der Notwehr. Jetzt lassen Sie es bloß sein. Und wie gesagt, Sie müssen jetzt mal die Polizei anrufen. Ja, kriege ich nachher Ärger. Nee, Sie handeln ja in Notwehr. Nur wenn Sie die überschreiten, dann sind Sie dran. Ja, der hatte mein Rasenmäher genommen. Ja, das müssen Sie der Polizei melden. Ne? Sie benutzen das Ding ja nicht umsonst. Richtig. Also, Sie müssen zur Polizei. Das ist alles. Ja, jetzt erstmal wieder die Frage, die sagen 10 Minuten. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Kondition nicht von dem Mann. Ja. Ja. Und jetzt hatte ich dem halt, wie gesagt, 4-5 Mal ein paar verpasst. Ja, wie gesagt, ich habe hier 2 Kunden im Laden stehen. Ich muss jetzt wieder raus, guter Mann. Ja. Sie müssen die Polizei benachrichtigen, okay? Die Frage ist, wenn ich ihm jetzt noch einen... Nein, Sie überschreiten die Notwehr. Dann kriegen Sie eine Anzeige. Von wem? Ja, von ihm. Von den Nachbarn? Ja, natürlich. Ja, aber dann, wenn ich dem, kann man dem nicht so oft eine verpassen, bis der nichts mehr weiß? Ach, das gibt doch nicht. Sie stehen, wenn Sie jetzt weitermachen, stehen Sie mit einem Fuß jetzt schon im Gefängnis. Ja. Mein Gott, das darf ja wohl nicht wahr sein. Sie rufen jetzt die Polizei an. Fertig aus. Ich hab dem jetzt noch 2-3 verpasst. Ja, dann haben Sie sich jetzt schon strafbar gemacht. Ja, das hätte ich ja vorher auch schon. Ich wollte halt keinen Ärger kriegen, ne? Ja. Jetzt haben Sie schon strafbar gemacht. Nee. Doch, das ist Überschreitung der Notwehr. Was kann ich denn jetzt machen? Die Polizei anrufen. Ich habe es Ihnen schon 3-mal gesagt. Ja, schon. Was ist denn, wenn ich dem das Gerät an die Schläfe direkt halte? Ist da dann, dass der das vielleicht nicht mehr sich dran erinnert? Wollen Sie den Mann umbringen, oder was? Nee, nur, dass der sich nicht mehr erinnert. Ach. Ich sag Ihnen jetzt das 3. Mal, das 4. Mal. Rufen Sie die Polizei an. Keine Stöße mehr, Stromstöße. Nein, Sie bringen den Mann ja um. Sind Sie denn verrückt geworden? Also, ich denke, es darf nicht wahr sein. Ja. Ja. Wie verbleiben wir denn jetzt? Sie rufen die Polizei an. Das ist jetzt Ihre Sache. Ja. Also, auf geht's. Nee, dann rufe ich jetzt auch direkt mal die Polizei an. Genau, ja? Das, ja. Noch eine Frage. Haben Sie auch Armbrüste? Ja, habe ich auch. Wann könnte ich mir die denn mal angucken? Ja, die stehen in meinem Schaufenster. Da stehen 4 Stück. Dann komme ich gleich mal vorbei. Aber Sie jetzt rufen zuerst mal die Polizei an. Okay, und dann komme ich vorbei. Ja. Tschö. Ja. Ja. Panzer, ich begrüße Sie. Bitte? Panzer, wo bin ich denn da jetzt gelandet? Sie wissen doch, wo Sie angerufen haben. Ist dort jetzt die Küche des Hotel Karlsbach? Ja, wer ist denn da? Ja, hier ist Panzer. Leute, was läuft denn da ab bei euch? Wie, was läuft da ab? Ja, es geht sich darum, dass ich schon 2-mal bei Ihnen an der Tür war. Ja, und ist doch schön. Ja, wäre die nicht zu. Ja, und? Wie, ja und? Da musst du nachts kommen, wenn du Hunger hast. Ja, ich war schon 2-mal an der Tür. Ja, und da küsst du 3. Mal. Nee, Freunde, der Zug ist abgefahren mit Tempo 200. Das kann ich euch sagen. Aha. Kann ich denn mal den Chef sprechen? Oder den Junior-Chef? Wie, den Junior-Chef? Ja, den Junior-Chef oder den Vertreter oder den Bereichsleiter Küche, den Senior oder so. Was für Chefs willst du da auch haben? Junior-Chef, Senior-Chef und? Ja, Gauder mit mir? Bitte? Gauder mit mir? Sind Sie denn der Küchenchef? Dazu muss ich sagen, ja, Sie kommen doch hier vorbei, das ist doch, wer Chef hier ist. Nein, ich komm nicht mehr, das ist mir bei Ihnen so unprofessionell. Ach ja, dann brauchst du dich Idioten nicht zu bedienen. Also, in dem Ton braucht das jetzt aber ja nicht hier sich entwickeln. Ja, ich dich einrufe oder du mich? Sie haben draußen Schildchen hängen, Mittagstisch. Ja. Ja. Dann verirrt sich schon mal jemand zu Ihrem Laden und dann steht man vor der Tür. Dann war sie nicht auf. Ja, das ist ja fein. Ich weiß nicht, wie Sie Ihren Laden führen. Ja, liegen Sie den ganzen Tag im Garten und lesen Zeitung? Nein, ich hol mir da einen runter. Also, jetzt ist es aber mal... Also, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder Sie entschuldigen sich jetzt offiziell bei mir oder Sie hören nie mehr von mir. Ja. Dann legen Sie auf. Tschö. Wiederhör. Jacqueline Wegener, hallo. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Es geht sich um Folgendes, und zwar, Sie sind doch die Frau aus der Zeitung, aus der Tageszeitung. Ja. Ja, ich habe Ihr Bild gesehen und ausgeschnitten und vergrößert und ich finde Sie gut. Mhm, ja, das ist ja sehr nett. Ja, jetzt ich frage halt, wie wir da verbleiben, ob wir da was einstielen können. Was heißt es? Ja, ich bin ja Solo, ne? Ja, ich habe ja die, es ist ja mein Beruf. Ich mache diese Bilder nicht, um irgendwie Männer kennenzulernen. Ja, gut, aber jetzt ist es nun mal zu spät. Ich habe Ihre Nummer rausbekommen. Und die Frage ist, wann wir das erste Treffen ansetzen? Also das können Sie gerade vergessen. Also das mache ich schon mal gar nicht. Also wieso? Sie können ja Sie einfach anrufen und sagen, Sie haben sich für mich entschieden. Da möchte ich ja auch noch ein Wörtchen mitsprechen, ne? Wieso? Ja, mein Gott, also ich bin ja auch nicht, also ich bin zum Beispiel nicht solo. Also, ja, haben Sie einen Mann oder was? Das ist doch völlig gleich. Das ja, wie hat ich Sie gleich? Gar nicht zu interessieren, was ich habe. Was macht ihr denn beruflich? Ich? Nee, der Mann. Das ist doch völlig egal. Nein, aber vielleicht bin ich doch eine Verbesserung. Die wissen doch gar nicht. Ach, ich will doch nicht nach dem Geldbeutel aus. Ja, nee, auch optisch. Ich habe da keine Ambition. Ich meine das nicht persönlich, aber sie sind schon eine Zicke. Also zickig. Ja, mein Gott, sie rufen mich an und wollen jetzt sich mit mir treffen. Ja. Und ja, mehr auch gerne. Also ist ja nicht nur so, dass ich ihn treffen will. Ich bin ja an einer festen Beziehung interessiert. Heiraten ist ausgeschlossen. Heiraten ist ausgeschlossen. Ja. Also es gibt doch wunderbare Agenturen, wo sie sich melden können. Ja, jetzt lenken sie doch nicht ab. Sie haben das Bild in der Zeitung. Ich kenne doch diese Art von Frau. Sie haben sich nackt gezeigt in der Zeitung und ihre Augen haben schon signalisiert, nimm mich. Ja? Also bitte, wir kommen ja alle nackt auf die Welt. Da ist ja überhaupt nichts Anstößiges daran, wenn man sich mal nackt fotografieren lässt. Ja, ja, aber sie wollen doch also. Sie wollen doch einen Mann. Ja, ich verdiene damit mein Geld, mein Gott. Ja, aber sie wollen doch einen Mann. Sie suchen doch einen Mann. Ich hab doch schon einen Mann. Ja, aber der ist doch nichts. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich muss ehrlich sagen, das wird mir langsam ein bisschen zu blöd. Ja, ja, mir auch. Ja? Sie sind so zickig, so... Ah. Sie können froh sein, dass ich ihn nicht längst aufgehängt habe. Ja, dann legen sie doch auf. Aber sehen Sie, sie spüren im Prinzip diesen Reiz. Ja, diese Erotik. Sie könnten ja auflegen, aber sie tun es nicht. Warum tun sie es nicht? Könnte ja noch was passieren. Richtig. Ne? Wie verbleiben wir jetzt? Ja, gar nicht. Sie nehmen sich mein Bild, dann können Sie es vielleicht noch ein bisschen auf dem Fotokopierer vergrößern und dann können Sie sich ja mit meinem Bild begnügen. Was heißt das? Ja, mein Gott, Sie haben mir doch eben gesagt, Sie gucken sich immer mein Bild an. Dann machen Sie es halt ein bisschen größer. Ich bin ja auch kein Unmensch. Und dann, aber Sie rufen dann nicht mehr hier an. Weil es ist jetzt auch Zufall, dass ich alleine zu Hause bin und ich kenne doch die Tricks. Ist mir aber auch egal. Sie sind uninteressant geworden, muss ich ehrlich sagen. Sie sind echt uninteressant geworden. Ich mag auch gar nicht weiter telefonieren, ja? Also belästigen Sie mich bitte nicht mehr. Ich lege jetzt auf. Tschö. Okay, tschö. Ole, ole, ole, hallo, ole. Hallo. Wir sind die Champ. Hallo? Hallo? Panzer, ich begrüße Sie. Wer ist dort? Hier ist Panzer. Spreche ich da jetzt mit dem Herrn Sabo? Das ist richtig. Es geht sich um Folgendes, und zwar, Sie sind doch Bildhauer. Das ist korrekt. Ja, ich rufe an Panther? Wegen... Panzer? Hallo? Sind Sie Herr Panther, habe ich verstanden. Richtig, genau. Und ich rufe an wegen den Rudi. Sie sprechen gerade von... Ja, Mann, ich spreche von dem Achtelfinale. Wir sind ja jetzt drinne seit gestern. Was ist... Es geht sich darum, dass wir dringend ein Abbild brauchen von den Herrn Völler. So, jetzt würde ich Ihnen ein Foto zufaxen und Sie hauen da... Sie sollen da im Prinzip den Rudi eben da in Stein reinkloppen. Sie reden von einem Fehler. Wen? Wer hat diesen Fehler gemacht? Nein, kein Fehler. Völler. Rudi Völler ist der Bundestrainer. So, wir sind jetzt im Achtelfinale und ich würde jetzt im Prinzip gerne haben, dass Sie den Stein reinhauen. Wer hat diesen Auftrag von uns bearbeitet? Wir können machen Ihnen eine kleine Sache. Nein, die sind jetzt im Achtelfinale und ich will, dass Sie den Stein hauen. Ist das jetzt machbar oder nicht? Ich denke, Sie sind Bildhauer. Wir machen künstlerische Darbietung. Wie künstlerische Darbietung? In Achtelfinale, Junge, das ist uninteressant. Wenn Sie haben eine Vision, dann erklären Sie mir Ihre Vision, aber ich kann noch nicht einen... Wie verbleiben wir denn jetzt? Was ist soll ich mit verbleiben? Ich habe Ihnen konkret gesagt, Sie können sich Ihren Rudi Völler selber in meine Wegen Scheiße hauen. Das ist mir so egal. Das geht nicht bei uns. Wir sind eine anständige Firma, wir machen anständige... Ja, aber wir sind doch, das gilt doch für die Bundesrepublik Deutschland, für die Nationalmannschaft. das ist mir als Ungarn noch viel scheißegal, mit welcher Drecksmannschaft ihr da irgendwelche blöde Achtel, Sechzehntel, 64. erreicht. Ich sage Ihnen, lecken Sie mich und Bundesrepublik Deutschland an Arsch. Esser. Panzer, ich begrüße Sie. Ja. Es geht sich um Folgendes. Und zwar wüsste ich ganz gern, was bei Ihnen Menü für 3 Personen kostet. Was? Wir würden gern einen Tisch bei Ihnen mieten für 3 Personen. Wie für 3 Personen? Was willst du mit 3 Personen haben? Wir wollen bei Ihnen was essen. Was? Was essen? Ja. Ja. Ja, was willst du da? Fritte mit Mayonnaise oder? Ja, haben Sie keine Auswahl? Ja, da was du, wo du Hunger drauf hast. Egal was? Ja, was dann? Ja, so chinesisch. Chinesisch? Ja. Chinesisch willst du essen? Richtig. Hast du sonst Hunger jetzt, Kopping? Aber Sie haben doch gefragt. Ja, aber doch nicht Chinesisch. Wir müssen Deutschland. Ja, dann kommen wir jetzt einfach mal rein. Ja, ich kann aber doch kein Chinesisch. Was kaufst du da? Du willst Chinesisch essen. Da musst du nach China fahren. Ja, aber Sie müssen doch mal so ein bisschen weltoffen sein. Ja, sicher. Ja, also, was haben Sie denn? Ja, musst du Hunger drauf hast? Eier oder Schinken oder Speck oder, musst du sagen, was du willst. Wie, mehr Auswahl haben Sie nicht? Ja, wir haben dicke Eier, kleine Eier, braune Eier, weiße Eier. Wie viel Auswahl willst du da noch? Wann haben Sie Ihren Laden denn geöffnet? Ja, dann wenn die Leute kommen. Ja, und warum haben Sie kein Chinesisch? Ja, hörst du mich an wie ein Chinese oder hast du irgendwie jetzt anderen getrieben oder was ist? Ja, sonst lassen wir meine Frau kochen. Die Frau kann ja dann die Sebi kochen. Ja, wir hätten aber schon gern Chinesisch. Dann musst du nach China fahren, ich wüsste Deutschland, du halber Jack. Sekunde. Hilde. Was? Ja, dann, ja. Ja, wir könnten uns ja auch einfach beim Chinesen was in die Gaststätte bestellen. Ja, bist du ja bescheuert im Kopf, du Idiot. Genau. Dann trinken wir zusammen nur ein Wasser, dann kostet uns das auch nicht viel. Ja, da ist ein Drang, der ist ja bekloppt, der will hier Chinesen essen. Hallo? Was? Wie verbleiben wir denn jetzt? Mal gucken, uns, ob wir einen Chinesen in die Fange kriegen, da stellen wir dann an den Port. Ja, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Es geht sich um Folgendes. Und zwar rufe ich an wegen dem Notfallprogramm für den K. Notfallprogramm für den K? Ich habe einen Ford K. Ja. So, und ich möchte jetzt eigentlich zur Arbeit kommen. Ja. So, jetzt habe ich mich aber eben beim Duschen auf die Zahnpasta, auf den Zahnpasta-Spender draufgesetzt. Ja. Jetzt kann ich mich natürlich nicht hinsetzen. Ja. Sind Sie männlich oder weiblich? Ja, männlich. Männlich, ja, dann ist das ein Fall für einen Urologen, denke ich mal. Aber nicht für Notfallprogramm für ein Ford K, wenn Sie sich auf einen Spender draufsetzen. Ja, aber und wie komme ich jetzt zur Arbeit? Ja, wie gesagt, am besten auf der Trage im Rettungswagen. Also, die holen die kompletten den Zahnpasta-Spender raus? Ja. Und die Zahnbürste? Mit allem drum und dran. Und danach können Sie wieder wunderbar in Ihrem Ford K sitzen und dem Sonnenuntergang entgegenfahren. Ja, vielen Dank. Ja, dann wünscht Ihnen denn die Fordwerke auch einen schönen guten Morgen, denn. Das war ein Blödmann, oder? Der weiß, was der gerade gesagt hat. Er hätte sich hingesetzt und hätte sich auf den Zahnspender draufgesetzt. Er hätte jetzt die Zahnbürste mit dem Spender im Arsch. Was er damit machen würde. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Fortwerke. Ich bin es wieder. Ja. Hören Sie mal, ich kann da nicht anrufen. Ja, da habe ich keinen Einfluss drauf, wenn Sie da nicht anrufen können. Können Sie da nicht einen rausschicken? Hä? Können Sie da nicht einen rausschicken? Ja, dann geben Sie mir mal Ihre Adresse, da schicke ich Ihnen den Rettungsdienst der Stadt Köln zu Ihnen. Ja, aber dann ist ja auch so peinlich. Die Herren, die fragen bestimmt, von welcher Firma die Zahnbürste ist. Ist die von Dental oder... Oder ist sie mit beweglichem Schwingkopf? Ich werde die bestimmt jetzt nicht anmachen, Leute. Ja, dann machen wir mal an. Nee. Lieber nicht. Na, wieso? Ist das keine elektrische Zahnbürste? Sie erzählen einen Quatsch. Ist das keine elektrische Zahnbürste? Leck mich an den Tisch. Ich lasse lieber aus. Lassen wir lieber aus, wieso? Ja, nee, Leute. Wieso, das ist doch, ist das jetzt eine elektrische Zahnbürste von Dr. Best oder eine von Dental? Ich meine, die ist mit Akku. Also, ich rufe jetzt mal den Rettungsdienst an, ja? Ja, danke. Tschüss. Panzer, ich begrüße Sie. Guten Tag. Ich hätte gern die Rufnummer von Bad Sven Homburg. Von Bad Homburg, ja? Bad Sven Homburg in Hamburg. Sind es drei Worte, Bad Sven Homburg? Und nee, zwei. So, und das soll in Hamburg sein? Homburg. Homburg in der Saar? Nee, in Hamburg selber, City. Also jetzt Moment mal. In welchem Ort suchen Sie einen Eintrag? Von Bad Sven Homburg in Hamburg. Nein, der Ort heißt also Hamburg, ja? Der Freund von mir. Nein, Homburg. In welcher Stadt suchen Sie einen Eintrag? In Hamburg, ja? Richtig. Weil Sie die ganze Zeit Homburg zu mir sagen. Hamburg auch. Homburg ist ja richtig. Hamburg ist der Ort. Und wie ist der Nachname? Homburg. Der Nachname ist Homburg. Bad Homburg. Also ist der Nachname Bad Homburg und der Vorname Sven. Der Nachname ist Hamburg. Bad Sven Hamburg ist der Vorname. Aus Bad Homburg, am Burgau, 7. Wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Sie sagen die ganze Zeit, der Ort ist Hamburg zu mir. Also ist der Ort Bad Homburg, oder wie? Nein, Hamburg. Hamburg ist der Ort, die Stadt, wo Ihr Freund herkommt. Der kommt ja ursprünglich aus... Ist mir ganz egal, wo er jetzt im Moment wohnt. Ja. Hamburg. Wie ist der Nachname? Nur der Familienname von Ihrem Freund. Sven. Sven. Sven. Das ist der Familienname von Ihrem Freund. Oder ist das der Vorname? Der heißt Sven. Sven mit Nachnamen, ja? Nee, ich sag immer Sven zu denen. Ja, wie ist denn der Familienname? Denn ist Sven der Vorname. Hamburg. Also unter Sven Hamburg habe ich in Hamburg keinen Eintrag. Wo? In Hamburg. In Bad Homburg. Also ist der Ort Bad Homburg oder was? Richtig, genau. Wieso sagen Sie denn die ganze Zeit, Sie suchen in Hamburg einen Eintrag? Ja, Sie haben mich doch gefragt, wie der mit Nachnamen heißt. Ich habe Sie gefragt, in welchem Ort und da sagen Sie die ganze Zeit Hamburg. Der wohnt doch schon immer da. In Bad Homburg habe ich da keinen Eintrag, dann hat er sich nicht eintragen lassen. Ja doch, sicher. Ich habe doch schon mal die Nummer erfragt. Der wohnt jetzt seit 10 Jahren in Hamburg. Der ist ursprünglich gezogen aus Bad Salzuflen. Also, tut mir leid, ich verstehe kein Wort, was Sie von mir wollen. Sie wollen erst einen Eintrag in Bad Homburg. Ja, aber was soll das denn jetzt? Ich meine, ich brauche doch nur die... Ich verstehe kein Wort, was Sie von mir wollen. Ja, dann warum? Sie kriegen ja nicht mal den Ort raus. Sie reden andauernd von Bad Homburg und dann von Hamburg. Richtig, jetzt haben wir doch. Genau. Also suchen Sie in Bad Homburg eine Rufnummer. Richtig, genau. Von Bad Sven Hamburg in Homburg. Ich habe Sie eben gefragt, in welchem Ort Sie einen Eintrag suchen. Da haben Sie Nein, Bad Homburg gesagt. Bad Sven Homburg in Hamburg, am Burgau 7. Haben Sie heute erst angefangen? Passen Sie auf, was Sie hier sagen, ja? Ja, Sie können es doch einfach nicht. Ich habe Sie gefragt, wie Ihre Machen Rufnummer Sie doch einfach ist. Eine andere Lehre, eine Ausbildung. Sagen Sie mal, ist Ihnen nicht gut oder was? Panzer, ich begrüße Sie. Es geht sich um Folgendes. Zwar wollte ich nachfragen wegen den Schwein. Ja, welches Schwein? Unser Schwein. Ja, welches Schwein denn? Ja, unseres. Ja. Ne? Jetzt, wie kriegen wir das denn klein? Sie haben ein Schwein und müssen wir das klein kriegen. Richtig. Aha. Lebt er noch? Bitte? Lebt er noch? Ja, ein bisschen. Ne? Warte, lebt noch ein bisschen? Ja, das zuckt immer so, ne? Jetzt sind wir aber, ist gerade der Kollege dabei. Also wir hatten dem gleich mal im Prinzip mit so einem Hammer vorsichtig auf den Kopf erst, zur Betäubung. Ja, da hättest du mit dem Hammer wieder Kopf gehauen. Richtig. Richtig. Dann hast du es abgestochen. Nein, haben wir ja nicht. Ja, warum denn? Ja, das tat uns ja ein bisschen leid. Das ne? tat dir leid? Ja. Der ist heute Bitte? Jetzt heißt es, machen wir wieder Kopf, dann tut dir leid. Ja. Und jetzt ist der Kollege halt im Prinzip ein bisschen dabei, das zu zersägen, ne? Bitte? Also der zersägt das jetzt. Aber zuckt doch noch. Ja, Moment mal. Was machst du? Machst du dann weiter oder was? Mit dem? Ja, dann mach weiter. Der wird motorisch. Was machst du denn? Hast du schon alle? Mach mich doch voller Blut, dir. Hallo? Hallo? Ja. Wer ist denn da jetzt? Bitte? Was mache ich denn jetzt mit den Schweinen? Das ist ja ohne. Was? Ich weiß auch nicht, was du damit machst. Aber Sie sind doch Metzgersfrau. Ja, siehst du, sind wir Metzgersfrau, ich schlachte ne. Na, das tut mir jetzt leid um das Schwein. Ja, wenn wir kommen, das tut uns auch leid. Jetzt haben wir das aber schon geschlagen. Ja, mein Gott. Na, das tut mir jetzt so leid. Das Problem ist ja, dass ich hab ja Mitleid, aber der Bruder nicht. Und er hat jetzt hinten schon zwei Läufe abgesägt. Ja, dann ist es doch doof. Nein, das lebt ja noch. Das hat ja, halt der kann doch nicht zwei Läufe absägen und ist doof. Warum? Hören Sie mal, was sind Sie für eine Hand? Bitte? Ich sag mal, dafür eine Hand sind da ungefähr von der Arbeit abfahren. Jetzt legt er vorne die Füße noch ab. Ja, dann lass er absägen. Und dann? Na, kann er in der Mitte noch sägen und wo wir. In der Mitte? Ja. Du musst in der Mitte noch mehr sägen! Ich muss aber aufpassen, dass den Kopf nicht da drin kriegen. Wem seiner? Die Dinge. Ach so, wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, wir verbleiben, er ist doch kaputt. Wenn er am Sägen ist, ist er doch kaputt. Ja, dann können wir das jetzt so essen oder müssen wir das noch vorher würzen? Kannst auch roh essen. Herr Grete, guten Tag. Pancha, ich begrüße Sie. Guten Tag, Herr Pancha. Hallo? Hallo? Es geht sich um Folgendes. Und zwar wollte ich nachfragen, ob bei Ihnen mein Hörgerät abgegeben wurde. Oder ob ich das hab dagelassen. Nein, tut mir leid. Ist keins hier geblieben. Ist das weggekommen? Finden Sie das nicht mehr? Hallo? Herr Pancha? Herr Pancha? Ja? Finden Sie das Hörgerät nicht mehr? Ist das weg? Ich hab mein Hörgerät bei Ihnen abgegeben worden. Nein. Hallo? Hallo? Hier ist kein Hörgerät von Ihnen abgegeben worden. Tut mir leid. Hallo? Hallo? Junge Frau? Ja? Hier ist Panzer. Bin ich jetzt verbunden worden? Sie sind die ganze Zeit mit mir verbunden. Es geht sich um Folgendes. Ich weiß. Und zwar habe ich ein Hörgerät, wollte ich fragen, ob bei Ihnen ein Hörgerät abgegeben wurde oder ob ich das dagelassen habe. Nein. Nein. Hallo? Hallo? Haben Sie mein Hörgerät? Nein. Ja, ich warte. Es ist nichts abgegeben worden, Herr Pancha. Hallo? Hallo? Mein Name ist Panzer. Ich weiß. Bin ich jetzt verbunden Nein, worden? Nein, Sie sind immer noch mit mir verbunden. Ja, es geht Sie um Folgendes. Ich weiß. Hallo? Ja, ich weiß es. Ja, ich warte. Nein, Sie brauchen nicht zu warten. Hier ist nichts abgegeben worden. Herr Pancha, hallo. Ja, guten Tag. Mein Name ist Pancha. Ich begrüße Sie. Nein, es ist nichts abgegeben worden. Es geht hier um Folgendes. Und zwar wollte ich nachfragen, ob bei Ihnen mein Hörgerät abgegeben wurde. Nein. Es ist nichts abgegeben worden. Hallo? Hallo? Können Sie ein bisschen lauter reden? Ich schreie schon die ganze Zeit. Ja, ist ruhig besser. Es ist nichts abgegeben worden. Bitte? Es ist nichts abgegeben worden. Ja, ich warte. Sie brauchen nicht zu warten. Es ist nichts abgegeben worden. Sekunde, da kommt gerade meine Frau. Was ist denn? Bitte? Das geht seit 5 Minuten so. Bitte? Ich soll's ach. Hallo? Ja. Hier ist Panzer, guten Tag. Können Sie mich jetzt hören? Ja, bitte schreien Sie nicht so. Es ist nichts abgegeben worden. Nee, also bitte nicht so laut. Entschuldigung, meine Frau war gerade... Ich hatte es aus. Tut mir sehr leid. Nee, ist schon in Ordnung. Ja, bitteschön. Tschüss. Guten Morgen. Panzer, ich begrüße Sie. Ja? Es geht sich um Folgendes, und zwar, bei Ihnen werden doch auch die Pferdereiterstaffel ausgebildet. Polizisten werden hier ausgebildet, ja. Ja, da sind wir doch richtig. Und zwar geht es um meinen Sohn. Ja. Da wollte ich im Prinzip fragen, wann der da vorbeikommen kann. Als was? Als Polizist, Polizeibeamter. Ist er? Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Aber Sie sind ja die Schule. Ja, wir sind eine Schule. Ja. Der will also Polizist werden. Ja, der soll Polizist werden. Der soll? Der soll. Will er denn auch? Glaub schon, wenn er erstmal dabei ist. Dann muss er erstmal ein Einstellungsseminar mitmachen. Wieso? Das dauert 3 Tage. Wieso? Ob er überhaupt tauglich ist für den Beruf des Polizisten. Ja, aber dann entscheide ich ja für den. Der ist fit, ist der. Das können Sie nicht entscheiden. Das entscheiden hier die an vor Ort, wie das entschieden, von den Ausbildern beziehungsweise von den Ärzten. Ja, aber das kostet dann Heidengeld. Das interessiert nicht. Das ist nicht Ihr Geld, das bezahlt das Land. Na, das können wir uns sparen. Der ist fit, der Junge. Das geht nicht. Der ist fit. Das glaube ich Ihnen und trotzdem geht das nicht. Der läuft die 5.000 in unter 20. Ja. Der ist fit. Das hat damit nichts zu tun. Wann kann ich ihn denn mal vorbeischicken? Da gucken Sie sich den mal an. Brauchen Sie hier gar nicht vorbeischicken. Bolle! Ich hab den Mann hier dran, wo du hinfährst. Ah. Ich hab den dran. Ja, dann schieb dir mal die Sachen an, da fahren wir da morgen hin. So. Nein. Hier würde ich sagen, wir kommen nicht so gegen Lieben. Ab wann sind die denn da? Die brauchen überhaupt nicht nach hier hinkommen. Da gehen wir ein Käffchen trinken und dann ist der fit. Nein. Der ist fit, da gucken wir uns den mal an. Sie brauchen gar nicht nach hier hinkommen. Da lassen wir den mal ein paar Runden laufen. Sie brauchen nicht nach hier hinkommen. Ja, um Lieben. Nein, das geht so nicht. Sie sind doch die Schule. Sie kennen sich doch da aus. Wir haben auch eine Schule in Linnich, wir haben eine Schule in Brühl, wir haben eine Schule in Borg, also so ist es nicht. Ja, aber das ist am günstigsten wegen der Tante von denen. Nein, das hat damit nichts zu tun. Das entscheidet ganz alleine die Direktion, ob er überhaupt eingestellt wird. Das entscheiden wir nicht. Ja, aber der ist doch fit. Das sagen Moment. Sie, das sagen Sie, aber nicht wir. Ja, das sagen nicht unsere Ärzte. Sekunde. Bolle, geh gleich da laufen hier. Wir gucken uns die morgen an. Ich hab hier den Mann dran, der hat gesagt, das geht klar. Das stimmt doch überhaupt nicht, was Sie sagen. Das geht klar, Bolle. Hallo? Das stimmt doch überhaupt. Warum belügen Sie jetzt Ihren Sohn? Um ihn zu motivieren, das damit er morgen... Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist eine reine Lüge. Wenn wir uns den morgen angucken beim Laufen. Nein, wir gucken uns den morgen nicht an. Wir gucken uns den morgen nicht an. Sie rufen jetzt in Selm an, und zwar in der Direktion... Ja, das ist ja alles viel zu langwierig. Ja, das geht nicht anders. Wir können die schicken Jungen vorbei. Wir haben bestimmte Wege. Die stecken den in eine Uniform und dann... Nein, wir stecken den nicht in eine Uniform. Schießstand. Ja, wissen Sie, wie lange die Ausbildung dauert? Wie lange dauert das denn? Der muss nicht nur körperlich fit sein, der muss auch geistig voll drauf sein. Ja, der ist fit. Ja, aber nur körperlich, wie ich das mitgekriegt habe. Nee. Und Sie belügen den noch nach hin und Strich und Faden. Ja, das merkt... Tut mir leid, also... Das merkt er nicht. Also kann der geistig gar nicht fit sein. Ja, aber der ist fit. Der läuft nein, die 5.000. Nein, das kann er gar nicht sein. 5.000 läuft er unter 20. Das interessiert nicht die 5.000 unter 20, sondern er muss auch geistig voll auf der Höhe sein. Olle! Das geht klar! Ich mach dich mal nicht verrückt. Der Mann hat grünes Licht gegeben. So. Wenn Sie morgen kommen sollten, hier hin, Sie werden nicht auf das Gelände draufgelassen. Von wem? Von uns. Ja, aber wir kennen nein, uns doch. Nein, das interessiert überhaupt nicht. Da gehen wir einen Kaffee trinken, da kann nein, der mal laufen, der Junge. Nein, Kaffee trinken, dann können Sie Kaffee trinken, wo Sie wollen. Der ist fit. Das interessiert da mich überhaupt nicht. Da läuft die 5.000 nicht. Sie können runter. Machen, was Sie wollen. Sie kommen nicht auf das Gelände drauf, Sie bleiben davor stehen. Ja, so wird er nie Polizist. Das ist nicht mein Problem, das ist Ihre Sache. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Hallo. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Ja, wie geht's Ihnen denn? Ich rufe an wegen meinem Sohn, den Bolle. Ja. Hier kann man ja Leute kennenlernen. Wo drüber denn? Wie, wo drüber denn? Über Telefon. Wo hab ich denn angerufen? Ja, du bist hier bei Bernd. Ja, Tag Bernd. Ja. Ja, wie sieht es denn aus mit meinem Sohn? Ja, ich hab deinen Sohn noch nie kennengelernt, du. Nee, das ist richtig. Aber der sucht ja den zweiten Mann. Und den suchen Sie bei mir? Richtig, genau. Was schön. Ich habe nämlich gerade keinen. Was? Keinen Mann. Es ist ja folgendermaßen, der ist am Sonntag, hat er wieder so ein Ruder, vom Ruderclub aus, diesen Wettbewerb. Und der zweite Mann ist ausgefallen, deshalb rufe ich ja an. Und jetzt soll ich für den da einspringen, hm? Richtig, genau. Wann soll das denn stattfinden? Ja, am Sonntag. Am Sonntag? Nächsten Sonntag. Hm, also da habe ich Kostümfest. Wie Kostümfest? Ja, bei meinem Friseur. Und Sie müssen sich aber jetzt schon entscheiden, weil erst bieten Sie an hier von wegen Kontakte und jetzt können Sie nicht, Leute. So geht es nicht. Ja, was trägt man denn da so? Wie überträgt man denn dann so einen Gummianzug? Komplett? Ganzkörper? Ja, sicher. Hm, da habe ich einen schönen roten und einen blauen. Nee, Sie und mein Sohn wären ja das grüne Team. Aha, und wir tragen grüne Anzüge. Richtig, genau, schön, jetzt toll, haben wir doch. Toll, schön. Ach, da freue ich mich. Wann wollen Sie denn da starten? Die Startzeit, meine ich. Ja, morgens. Dass ich mir das so einplanen kann. Morgens. Morgens. Ja, ich brauche morgens ein bisschen mehr Zeit im Bad. Deswegen frage ich nur. Wie verbleiben wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir verbleiben jetzt so, dass ich nochmal, ich schreibe mir jetzt gleich nochmal genau auf, wie sie heißen und wo ich sie tagsüber mal dann rufen kann. Und wenn's dann geht, dann würde ich sie auch gerne mal so vorher so persönlich kennenlernen. Ja, wieso das denn? Wieso denn mich? Es geht doch um meinen Lohn. Ja, es ist mir, aber wer wäre das, weil ich damit schon sehr fiese Erfahrungen gemacht habe. Was mit Rudern? Ja, das kann nämlich wehtun. Rudern. Wie Rudern kann wehtun? Ja, weil da mit dem großen Stock. Was? Ja, da hat mir mal einer ganz stark da rumgerudert. Ja, nee, ist gut, alles klar. Ich guck nach einem anderen Ruderpartner, ne? Aber schön, dass Sie aber das wäre aber schön. Ich würde gerne mal rudern. Wir haben hier Verbindungs... Ja. Panzer, ich begrüße Sie. Guten Tag. Hallo? Ja. Es geht Sie um Folgendes, und zwar machen Sie doch mit Hartchrom. Ja. Verchromen Sie Sachen. Ja. Wir haben ein paar Sachen, die würde ich gern verchromen lassen. Ja, was denn für Sachen? Jetzt frage ich das dritte Mal, was Sie denn für Sachen haben. Was sind denn Sachen? Was denn? Was? Ja, wir hätten unterschiedliche Dinge. Ja. Also verschiedener Größe, so 10 Zentimeter, 15 Zentimeter. Ja, was denn für Sachen? Was Bitte? Denn? Kolben, Walzen, Autos, Motorräder, was haben Sie denn überhaupt? Was, Bitte? Was für Sachen denn? Was sind das denn für Teile? Ja, jetzt man muss ja erstmal abklären, verchromen Sie überhaupt? Ja, wir verchromen. Ja. Dann sage ich, was für Sachen? Da sagen Sie, ja, ich muss ja erstmal wissen, verchromen Sie überhaupt? Dann sage ich Ihnen, ja, wir verchromen. Dann sage ich, was für Sachen? Da sagen Sie, ja, können Sie denn überhaupt verchromen? Dann sage ich Ihnen, ja, wir verchromen. Wollen Sie mich verarschen hier oder was? Wie oft soll ich Ihnen jetzt noch erklären, ja, wir verchromen. Und was für Sachen haben Sie zum Verchromen? Und dann fragen Sie mich wieder, ob ich überhaupt verchrome. Was soll das? Ja gut, man muss ja erstmal abklären. Ja, aber das habe ich Ihnen jetzt dreimal erklärt, dass wir verchromen. Jetzt sagen Sie mir, was Sie verchromen wollen. Und fragen Sie mich nicht noch einmal, ob ich überhaupt verchrome. Das machen Sie ja. Sie verchromen ja direkt alles meine Sachen. Ich komme jetzt gleich vorbei. Ich hätte mich in den Wagen und dann bin ich in circa einer Viertelstunde bei Ihnen. Jetzt sagen Sie mir doch erstmal, was Sie überhaupt verchromen wollen. Was sind denn das für Teile? Das sind von mir. Ich bringe die mit zu Ihnen. Ja, was für Teile? Was denn? Was sind das denn für Teile? Für was ist das denn? Die müssen verchromt werden. Ja, aber was es für Teile sind? Ja gut, dann muss man erstmal klären, machen Sie es. Ne? Das ist ja der Punkt. Ich bin in einer Viertelstunde da. Ne, Herr Wissing, und dann können Sie das, machen Sie das direkt. Wissen Sie was, machen Sie was Sie wollen. Wissing. Ja, Herr Wissing, ich bin da schon wieder aus der Leitung geflogen. Nee, Sie sind nicht rausgeflogen, ich habe aufgelegt. Wer? Ja. Sie? Ich, ja. Warum legen Sie denn einfach auf? Ja, weil ich mich von Ihnen verarscht fühle. Sie fragen mich jetzt das fünfte Mal, ob es überhaupt klar ist, dass wir verchromen. Ich sage Ihnen, ja, wir verchromen. Was für Teile haben Sie? Dann sagen Sie mir nicht, was Sie für Teile haben, sondern Sie sagen mir jedes Mal, ja, ich muss ja erstmal klären, ob Sie überhaupt direkt verchromen. Jedes Mal jetzt dasselbe Spiel, oder wie? Nee, sagen Sie mir doch mal erstmal, was Sie für Teile haben. Was sind das denn für Teile? Das sind im Prinzip von meiner Tochter, hat die im Prinzip an die jetzt Junge gekriegt. Wer? Die hat die... Ihre Tochter? Bitte? Wer hat Junge gekriegt? Sagen Sie nochmal bitte, wer hat Junge gekriegt? Meine Tochter hat Junge gekriegt. So. Und das würden wir im Prinzip gerne vorbeibringen. Was denn für Junge? Ja, vom Kätzchen. Von was Kätzchen? Kätzchen. Kätzchen. Und die wollen Sie verchromen? Ja. Ja. Schön. Wie soll das Der Typ, der ist ja herrlich. Hallo? Ja. Was wollen Sie denn da an den Kätzchen verchromen lassen? Wie soll das gehen? So, die sind ja im Moment noch so, dass die immer, die verlieren Haare und alles. Ja. Jetzt habe ich mir überlegt, dass sie die in ein Chrombad legen, damit die stubenrein sind. Der Typ ist ja. Hallo? Panzer, ich begrüße Sie. Hallo? Das ist wieder dieses verrückte Mensch. Richtig. Ich müssen Sie gar nicht weiterreden. Ich habe nochmal über alles nachgedacht, Herr Sabo. Sie brauchen über verdammtes nichts mehr nachdenken. Doch. Hören Sie mal zu. Ich hatte ja ursprünglich... Ich hatte Ihnen ja ursprünglich gesagt, wir brauchen eine Statue von den Völler, danach von den Kahn. Vergessen Sie einfach alles. Jetzt geht es um Brasilien. Jetzt geht es um Brasilien, Herr Sabo. Dass Sie den Ronaldo, den Ronaldinho und den anderen Inyo, dass Sie so eine Dreiergeschichte machen, wie mit den Affen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, aber mit diesen drei Weltklasse-Spielern. Kriegen Sie das hin bis Sonntag? Ja, Herr Panzer, kriege ich hin. Ja, selbstverständlich. Wie verbleiben wir denn jetzt? Kommen Sie gleich vorbei und wir machen eine... Aber tun Sie mir einen Gefallen. Wir machen Folgendes. Ich schicke Ihnen einen Freund von mir vorbei. Ja. Eine Beton, große Betonklotz. Ja. Und ich garantiere, danach rufen Sie mich nie wieder an. Ja, wie wollen Sie dann aus dem Stein rauskloppen, die Figuren? Herr Panzer, lassen Sie das meine Sorge sein. Bitte tun Sie mir nur einen Gefallen. Sie geben mir jetzt Ihre Adresse. Und dann freuen Sie sich, weil es kommt dann jemand und der löst Ihr Problem ein für alle Mal. Ja, hören Sie mal, was läuft denn da ab? Kriege ich jetzt die Statue oder nicht? Selbstverständlich, es ist ganz einfach. Geben Sie mir nur Ihre Adresse. Nee, die gebe ich nicht raus. Ich kann noch gern einen anderen nehmen, einen anderen Steinmetz. Ja, das ist eine sehr gute Lösung, aber warum rufen Sie ausgerechnet im Sabo? Ja, weil ich dachte, wir kennen uns ja mittlerweile. Ich bin doch nicht der einzige beschissene Bildhauer auf diesem Scheißplaneten, Herr Scheißpanzer. Bitte? Also, Herr Sabo. Und wir regeln das Mann zu Mann. Herr Panzer, Sie kriegen alles, was Sie brauchen. Garantiert, ich garantiere Zufriedenheit. Sie werden es nicht merken. Ich habe mir überlegt, Herr Sabo, lassen Sie gut sein. Machen Sie weiter Ihre Gräber. Ich habe die Nummer, denken Sie daran. Und ich sage es alle allerletzte Mal. Und ich möchte mich dieses Mal nicht mehr aufregen, Herr Panzer. Das ist nicht gut für mein Herz. Ja. Bitte, Sie, Herr Panzer, bitte, Herr Panzer, rufen Sie mich nicht mehr an in Ihr ureigenes Interesse. Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Morgen. Guten Morgen, Herr Panzer. Ja? Ja, hier ist Panzer. Ich begrüße Sie. Guten Tag. Die Frage ist, wann wir rauskommen sollen. Zu was? Für den Auftritt. Für welchen Auftritt? Wir hatten so eine Art Sache einstudiert, ne? Ja, für was denn? Ja, ich bin ja Paul Panzer im Prinzip. Aha. Und mit dabei ist Tweety Sevens und die singenden Kängurus. Ah, so, kleinen Moment mal eben, ja, ne? Danke. Sekunde. Hasse? Ja, jetzt Panzer, ich begrüße Sie. Guten Tag. Ja, ich weiß ja jetzt schon, wo Sie sind von der Anfahrt her. Ja. Jetzt ist die Frage, um wie viel Uhr wir da loslegen. Ja, was wollen Sie denn? Wollen Sie spielen bei uns oder was? Nein, wir machen ja da einen Auftritt. Einen Auftritt? Da weiß ich nichts von. Ja, auf dem Platz zu mieten. Ach, Sie wollen einen Platz mieten? Für diesen Auftritt. Für diesen Auftritt? Ja. Und was soll da passieren? Wir machen dann da einen Auftritt. Aha. Und wann wollen Sie das machen? Ja, heute am liebsten. Um wie viel Uhr? Wann haben Sie denn was frei? Ja, 21 Uhr. Ja, jetzt ist die Frage, wo können wir die Tiere denn im Prinzip unterbringen vorher? Moment, Tiere? Was für Tiere? Die Kängurus. Egal. Kängurus? Ja, richtig. Also, ich glaube, wir reden so ein bisschen aneinander vorbei. Sie können, wir sind hier in der Tennishalle, Sie können bei uns auf den Tennisplätzen keine Kängurus tun. Wieso? Das ist Teppichboden. Ja, das ist ja schön weich, ne? Da verletzen die sich nicht. Das ist nicht schlimm, die haben ja normal Sandboden, ne? Ja. Ja. Nee, um Gottes Willen. Wir haben hier hoch Velourteppichboden, um Gottes Willen. Da können wir keine Tiere drauf lassen. Sind die denn voneinander getrennt, die Plätze? Ja, durch ein Netz sind die getrennt. Ja, ne? Da springen die drüber, ne? Nicht, dass wir da stören. Da springen die drüber. Ja, nee, ja, die sind ja, die haben wir ja kaum im Griff. Ne? Ach so, um Gottes Willen. Ja, und wir haben denen im Prinzip so Sirenen vor den Mund gebunden und wenn die jetzt durch die Gegend springen, dann sind es eben die singenden Kängurus, haben wir das genannt. Ach so. Das ist dann so. Immer, also die springen dann mal und dann so. Verstehen Sie? So, ja. Und das wird halt ein bisschen laut. Nee, also das ist... Also 21 Uhr habe ich notiert, wir müssten ein halbes Stündchen dann vorher da sein. Nee, also ich muss ehrlich sagen, das ist bei uns nicht machbar, denn hier wird rechts und links gespielt, ja, also das sind Abonnenten, die Plätze fest gebucht haben, da kann ich auch nicht... Ja, dann müssen die mal aussetzen. Nee, die können da nicht aussetzen, um Gottes Willen. Ja, wie, wir haben das fest gebucht, ich kann denen nicht einfach sagen, sollen nach Hause gehen. Ich habe ja auch gebucht. Nee, Sie haben nicht gebucht. Ja doch, 21 Uhr. Nee, bis jetzt haben Sie nichts gebucht. Ja, ne? Doch, haben Sie mir ja zugesagt. Ja, nee, also da müssen Sie mir vorher mal sagen, was hier abläuft. Das geht ja beim besten Willen nicht. Wieso? Ne? Nee. Aber wir haben eine feste Buchung. Nee, Sie haben überhaupt keine Buchung. Ja, sicher. Nein, da müssen Sie sich mal was anderes aussuchen, aber nicht bei uns. Aber Sie haben mir doch zugesagt. Ja, das ist ja eine mündliche Zusage. Ich habe gedacht, Sie wollen bei uns Tennis spielen. Das ist ja wie ein Vertrag. Nee, hören Sie auf, ich weiß, was ein Vertrag ist. Weiß ja vorher. Ne? Ja, wir haben das aber zugesagt. Nee, da wusste ich ja nicht, dass Sie hier mit Tieren kommen. Was? Müssen Sie sich mal vorher klar ausdrücken. Wieso? Haben Sie nicht richtig zugehört? Wahrscheinlich. Also, es funktioniert bei uns nicht. Da müssen Sie sich eine andere Halle aussuchen. Aber die singenden Kängurus, das ist ein Event dann, sag ich. Ja, das mag schon sein, aber für uns ist das uninteressant. Ja, die springen dann so ein bisschen synchron. Ja, da versuchen Sie mal den Tür nicht. Die freuen sich bestimmt, wenn Sie da mal ein bisschen springen. Über die einzelnen Netze. Ja, im Prinzip immer... Ja, schön, wunderbar. Aber versuchen Sie mal die Tür nicht, die freuen sich bestimmt. Bis gleich. Nein, tschüss. Ja? Panzer, ich begrüße Sie. Es geht sich um Folgendes, und zwar rufe ich an wegen den Klebstoff. Wer sind Sie bitte? Panzer ist hier. Panzer? Richtig. Aha, was wollen Sie haben? Es geht sich darum, die D-Mark sozusagen, die gilt ja, wir haben ja jetzt Euro. Ja. So, jetzt bin ich an 2-3 von diesen, an diese Säcke gekommen, von den entwerteten D-Mark. Ja. So, die Frage ist, was wir da jetzt benutzen, was wir da jetzt tricksen. Was wollen wir denn tricksen? Ja, mit dem Klebstoff, das muss man da irgendwie dann jetzt hinkriegen. Ja, wir haben 16 verschiedene Sekundenkleber zum Beispiel. Ja, soll ich Ihnen denn das Geld mal schicken, ein Bündel? Was für Geld denn? Wofür? Ja, dass Sie da sozusagen einen Test durchführen. Ich weiß nicht, was Sie jetzt wollen. Ich haben Sie mal bei uns angefragt wegen Kleber? Nee, ich rufe ja jetzt an. Erste Mal. Richtig. Ich habe ja hier 2-3 Säcke stehen. Säcke? Säcke voll Geld. Ja. Aber D-Mark. Ja. Geschreddert. Ja. Dass wir die alle zusammenkriegen. Ach, Quatsch. Bitte? Quatsch. Da haben wir keinen Kleber für. Wieso? Nein, das machen wir ja nicht. Ja, wie kriege ich denn die Dinger wieder zusammen? Weiß ich doch nicht. Wie? Da sind wir bei uns falsch. Wir haben keinen normalen Kleber für irgendwelche Geldscheine. Hallo? Ja. Ja, wie kriege ich die Dinger denn wieder zusammen? Jetzt habe ich hier Säcke voll Geld und kann nichts damit machen. Ja, weiß ich doch nicht. Da müssen wir wahrscheinlich das selber zusammenkleben. Was ich was mit Uhu oder was ich was. Da haben wir keine Möglichkeit für. Das ist aber uns total falsch. Ja, wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, zünden Sie an am besten. Sie machen ein Feuer draus. Tun Sie einen Kamin, haben dann wunderbar zum Heizen. Ich bin doch froh, dass ich an die Säcke gekommen bin. Ja, kann ich dafür. Soll ich Ihnen einen Sack schicken? Nein, wir brauchen keinen Sack. Ein Sack Geld. Brauche ich nicht. Wie brauche ich nicht? Brauche ich nicht. Wir haben kein Geld, wir brauchen kein Geld, wir brauchen keine Geldscheine, die gefrettert sind. Am besten du dann irgendwo, am besten zusammen dann im Wohnzimmer mit ihrer Frau zusammen schön Uhu nehmen oder Prittstift und käme zusammen. Ja, hören Sie mal, wie soll ich das denn meiner Frau beibringen, dass wir jetzt doch kein Geld haben? Weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Gucken Sie, dass Sie jemand anders finden, den da helfen kann. Ich habe keine Zeit dafür. Ich wünsche Ihnen alles Gute, schönen Tag und gucken Sie, dass Sie Geld zusammenkleben. Wiederhören. Tschö. Hallo? Hallo, Panzer, ich begrüße Sie. Ja, bitteschön. Da ist eine Videothek. Ja, Moment. Entschuldigung. Ja? Er versteht nicht so gut Deutsch. Können Sie das mal wiederholen, bitte? Ja, hier, es geht sich um Folgendes. Und zwar hatte mein Sohn eine Videokassette überspielt. Wie, er hat eine Videokassette überspielt? Wir waren im Urlaub. Ja. Im Harz. Ja. Und da haben wir ein Urlaubsvideo gedreht. Jetzt hat der Sohn das auf die Kassette überspielt. Auf die VHS-Kassette. Die also auf was haben seine Kassette? Auf eine Videokassette. Also von ihm, ne? Ne, von Ihnen. Ja, die Kassette muss... Schon. Wer sind die überhaupt? Panzer. Panzer, ne? Ja. Also... Was Panzer? Moment, ich erkläre denen das mal eben, ja? Ja. Adam şimdi buradan kaset almış. Ha. Yanlışlığına videoyu sokuyor. Video kamerasını aldırtırıyor. Ben de diyeceğim şimdi ödenmesi lazım. Also diese Kassette muss bezahlt werden. Kriegen wir von Ihnen das Geld? Wir kriegen von Ihnen das Geld. Wieso? Wieso denn das jetzt? Ja, aber Sie haben doch jetzt unser Urlaubsvideo. Wer hat von wem das Video? Sie haben ja jetzt unser Urlaubsvideo. Das können Sie ja jetzt verleihen quasi und damit Geld verdienen. Dann kriegen wir ja von Ihnen Geld. Nee, was für ein Urlaubsvideo? Wir waren ja im Harz. Ja. Ja, ja, wer guckt denn sich an, da wer da rumläuft? Also da mussten Sie die Kassette bezahlen, weil Sie die Kassette überspielt haben. Ja, wie viel kriegen wir denn da in etwa? Sie nicht, wir kriegen. Ja, aber das sind Sie ja schuld. Wer ist da schuld? Sie haben ja die Kassette überspielt, nicht wir. Ja, aber Sie haben ja jetzt, Sie können die ja verleihen. Wer, wo Ihre Frau drauf ist, wo Sie drauf sind? Richtig. Also das soll ich verleihen. Ja, das wer nimmt das denn? Das sind doch keine mit. Ja, wenn sie da ein bisschen Werbung machen, Plakate und so. Nee. Aber welche Kassette war das jetzt? Moment, ich frag mal meinen Sohn. Holle, was war das für ein Film? Kann das sein, Bang, Bang, Boom, Bang? Kann das sein, Bang, Boom, Bang, Bang? Wissen Sie was, kommen Sie einfach mal vorbei, ja? Ja, aber da krieg ich nachher ja Ärger. Wie, Sie kriegen Ärger? Sie gucken hier, welche Kassette das ist, ja? Ja. Ja, also Sie kriegen ja keinen Ärger, bringen Sie einfach alles vorbei, ne? Ja, dann muss ich das bezahlen dann. Nee, kommen Sie einfach gucken, welche Kassette das ist. Ist schon gut so. Ah, lassen Sie. Können Sie behalten. Hallo? Ja. Aber diese Kassette muss bezahlt werden. Sie haben doch gerade gesagt, ist gut. Nee, diese Kassette muss bezahlt werden. Aber Sie haben doch gerade gesagt, ist gut. Nein, das ist gar nicht gut. Sie kommen hier vorbei und bezahlen die Kassette einfach. Ah, behalten Sie den Urlaubsfilm, okay? Nee, den behalte ich nicht. Warum? Darum nicht, weil ich den nicht weiterverleihen kann. Das war aber ein schöner Urlaub. Das ist mir egal. Na, ist auch meine Tochter drauf, die sieht gut aus. Ja, da machst du mir mal klar. Sie haben jetzt den neuen Film, könnte ich ja nennen, Urlaub im Harz. Und dann vergessen wir alles, okay? Hören Sie mal, wer nimmt hier eine Kassette? Ja, jetzt werde ich mal ein bisschen härter, glaube ich, ja? Ja. Sie kommen hier einfach vorbei, ja, und bezahlen einfach die Kassette und nehmen Ihre Kassette mit, dann können Sie wieder hier gehen, ja? Ist kein Problem. Richtig. Okay? Sie kommen einfach hier vorbei heute oder morgen oder übermorgen. Ja. Okay? Und was mache ich dann? Ja, Sie gucken sich die Kassette an, wenn das die ist, ne? Ja. Ja, dann würde ich mal besser nachdenken, wa? Ja. Ja, wie verbleiben wir denn jetzt? Lassen wir einfach, vergessen wir alles. Wie vergessen wir alles? Trotzdem danke, ne? Wie danke? Sie verleihen den Harz-Film und wir sind quitt. Wir sind gar nicht quitt, diese Kassette wird bezahlt. Nein, wir sind quitt. Sie haben ja einen Harz-Film. Was haben wir? Den Harz-Film aus dem Harz. Sie können den ja anders nennen. Action im Harz oder so. Der interessiert mich nicht, der Film. Da sind nette Mädels drauf und so. Ja, ist mir egal. Diese Kassette muss auf jeden Fall hier bezahlt werden. Weil wenn jeder zweite hier kommt und überspielt eine Kassette, was habe ich davon hier? Hm. Gar nichts. Haben Sie Urlaubsfilme dann? Ja, auf so welche Urlaubsfilme scheiße ich dann. Wieso das denn? Ja, darum, weil das nicht meine Kassetten sind. Da ist ja meine Tochter drauf. Scheiß was auf deine Tochter. Ja, dann behalt den Film. Mach gut. Van Steffel. Panzer, ich begrüße Sie. Entschuldigung, ich esse gerade. Moment mal ganz kurz. Ja, was kann ich für Sie tun? Bin ich da bei den Berliner Philharmonikern, bei der Jugendauswahl? Ja. Es geht sich um Folgendes. Und zwar geht es sich um meinen Sohn, den Bolle. Da wollte ich mal fragen, wie man da jetzt, ob Sie da einen rausschicken können. Oder soll, oder irgendwie ein Ticket schicken, der muss ja irgendwie nach Berlin. Nee, ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen gerade. Ja, mein Sohn, der Bolle, der ist ja Musiker. Ist das denn... Ach so. Moment mal kurz. Bolle! Hör mal kurz auf. Warte mal, ich hab hier den Mann dran. Der hat schon grünes Licht gegeben. So, die Frage ist, wann komme ich da mit meinem Sohn vorbei? Sie wollen also Ihren Sohn vorstellen bei uns hier in Berlin? Ja, Sie haben doch jetzt am Wochenende dieses große Konzert, wo die ganzen Promis eingeladen sind. Ja, Dass Sie den da vorne irgendwo mit einbauen. Ja, also grundsätzlich haben wir jetzt alle Stellen schon vergeben und alle... Passen Sie mal kurz auf. Bolle, spiel mal die Matthäus-Passion. Können Sie das hören? Ja, es ist ein wenig, ich will mal sagen, es ist ein wenig abstrakt. Bitte? Es ist ein wenig abstrakt. Ja gut, abstrakt. Leute, dann ist jetzt hier über Telefon. Wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, das kratzt ein wenig im Ohr. Es ist ein wenig unangenehm. Richtig, genau so muss es sein. So, jetzt lassen Sie uns mal über das Finanzielle reden. Nee, ich meine, Sie können sich gerne Karte bei uns kaufen und als Gast dabei sein, aber ich kann jetzt keinen Trompeter mehr gebrauchen, erst recht nicht, wenn er so schlecht ist wie Ihr Sohn. Wenn ich das ich hab den doch das Kostüm gemacht in... Ja, ist ja wunderbar, vielleicht hätten Sie, bevor Sie das Kostüm geschneidert haben, mal mit mir Rücksprache gehalten, weil ja, jetzt einfach Kostüm schneidern hier und Trompeter, Trompeten lassen wie Stefan Mross, das geht schon mal gar nicht. Wir machen das so, wir kommen einfach nach dem Konzert... Hey. Ja. Kommen wir vorbei und kassieren ab wie geplant, ob der jetzt spielt oder nicht. Ja, nee, es gibt keinen Vertrag, Sie können gerne vorbeikommen, da werden Sie vor verschlossenen Türen stehen, das ganze Ding ist nämlich ausverkauft mit Ihrem roten Kostümchen kommen Sie auch nicht rein. Aber dann spiele mal draußen, vor der Tür. Ja, gerne, können Sie vielleicht noch ein Hütchen sich davor aufstellen und ein Schild, ich bin obdachlos. Amelik? Panzer, ich begrüße Sie. Hallo? Tag. Wer sind Sie denn? Es geht Sie um Folgendes. Mhm. Und zwar sind Sie doch das mit der Hausnummer 10. Ja. Ja, jetzt war gestern der Haufen nicht da, nicht mehr da. Wie, Sie meinen die Scheiße, die da immer liegt? Richtig, die ist ja von meinem Hund. Ich mache da ja so einen Versuch. Entschuldigen Sie mal. Ich muss... Das immer? Richtig, ich Wissen muss... Sie seit Wochen... entferne ich ja immer diesen Haufen und ja, das ist ja genau der Punkt, das soll ja liegen bleiben, ich muss das ja im Auge behalten, weil der Hund ist krank und ich muss ja das, was der macht, im Auge behalten. Ja, schön, ein kranker Hund scheißt bei mir fast jeden Tag, es sei denn, ich mache es weg, dann scheißt der ganz genau neben die Treppe, wo jeder reintritt und sich an unserem Treppenabsatz den Fuß abwischt und das ist ein Experiment für Sie. Ich? Ja, bitte? Finden Sie das toll? Machen Sie das Experiment folgendermaßen. Gehen Sie bei sich aus der Haustür, gehen Sie 20 Mal im Kreis auf der Straße, bis der Hund muss, und der soll vor Ihre Tür scheißen und nicht vor meine. Ich hab Sie ja nicht gebeten, das wegzumachen. Das ist ja, im Grunde tun Sie mir keinen Gefallen damit, ja? Also, das gibt's ja jetzt nicht. Wissen Sie was? Wenn ich Sie erwische, ja? Ich hab hier die Kohlenschaufel, die hole ich dann aus dem Keller, und dann brate ich Ihren Köter mal ins Über. Dann ist er vielleicht wieder gesund. Tschüss! Techniker, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Es geht sich um Folgendes, und zwar hätte ich gerne Auskunft. Machen Sie auch Heizungsbau? Ich denke ja. Dann müsste ich Sie mal kurz, Sie wollen ein Angebot haben oder so, ja? Ja, dass wir im Prinzip das Heizkörper draußen montiert werden, im Garten, so vereinzelt. Ja, Sie wollen aber erstmal wohl bestimmt ein Angebot haben, was das... kostet, wenn wir sowas machen, oder nicht? Nee, ich wollte fragen, ob das überhaupt möglich ist. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin kein Techniker, also deswegen. Können Sie denn rauskommen? Ich könnte Sie mal überhaupt zu jemanden erstmal hinstellen, der sowas überhaupt macht, vielleicht. Zu mir jetzt? Nein, ich verbinde Sie jetzt einfach mal hier im Haus. Und wohin? Zu jemanden, der sich mit Heizkörpernbau und so auskennt. Auch für draußen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Deswegen will ich Sie ja jetzt verbinden. Zu einem, der draußen Heizungen baut. Ich verbinde Sie jetzt einfach erstmal im Haus zu jemandem, der überhaupt Heizkörpereinbau macht, ja? Machen Sie das gar nicht? Ich nicht, nein, ich bin Sekretärin. Ich kann Ihnen da keine Antwort zu geben. Ich bin keine Technikerin oder kein Monteur. Ja, dann lasse mal. Verstehen Sie mich jetzt nicht? Ich muss Sie mit einem Techniker bzw. einem Monteur hier im Hause verbinden, der Ihnen eine Auskunft geben kann, ob das machbar ist. Ja, da ist halt der Aufwand nicht ja viel zu groß. Wieso ist der jetzt viel zu groß? Ich verbinde Sie jetzt in unserem Betrieb weiter. Ja, das lohnt ja nicht. Ne? Das soll ja... Ey, hallo, verstehen Sie mich einfach nicht? Hallo, ich verbinde Sie jetzt zu jemandem, der Ihnen die Auskunft geben kann, ob es geht. Ja, aber ich habe ja Sie angerufen. Ich bin aber nur eine Zentrale und ich kann Ihnen darüber keine Auskunft geben. Wenn Sie das nicht machen können, ist ja nicht schlimm. Dann, nein, dann, verstehen Sie. Hören Sie mir mal bitte zu. Moment, da kommt gerade meine Frau. Hilde, ich habe hier jemanden dran, aber die können das nicht. Ja. Das stimmt doch gar nicht. Hallo? Die können das nicht und jetzt müssen wir andere anrufen. Hallo, das stimmt nicht. Ja, das stimmt doch gar nicht. Ich will Sie mit jemandem verbinden, der Ihnen die Auskunft darüber erteilen kann. Ja, aber das lohnt ja vom Aufwand nicht. Na, Moment ist, mal, da darf ich jetzt mal ganz kurz Ihnen... Nee, das ist ja vom Aufwand nicht zu groß. Ist ja nett, dass Sie sich darum gekümmert haben. Ist ja sehr freundlich von Ihnen. Ich möchte Sie mit einem Hallo, darf ich Sie mal ganz kurz unterbrechen? Wir können das machen, nur Sie müssen... Ich kann Ihnen die Auskunft darüber nicht geben. Ja, nee, das ist ja, macht ja nichts. Das gibt ja auch andere, dann lass mal. Moment, darf ich Sie mal ganz kurz, ja, nur ganz kurz zu unserem Kundendienst verbinden? Nee, das ist ja... Wieso denn nicht? Das ist einmal verbinden von hier nach unten. Das ist kein Aufwand. Ich verbinde Sie jetzt in unserem Betrieb. Ja, das ist nett von Ihnen, aber das brauchen wir ja nicht. Moment, also darf ich Ihnen mal ganz kurz was sagen? Ich bin eine Sekretärin. Ich möchte Sie jetzt einfach... Ist ja nicht schlimm, wenn Sie das nicht können, dann... Das stimmt doch gar nicht. Wir können... Oh Mann, verstehen Sie das einfach nicht. Gut, dann verbleiben wir so, dass wir sagen, Dankeschön, besten Dank. Ich möchte sie jetzt einfach nur verbinden. Geht das? Nee, lass sie mal. Ja gut, auf Wiederhören. Danke. Ja. Panzer, ich begrüße Sie. Ja. Es geht sich um Folgendes, und zwar haben Sie doch auch diese Asphaltfräse. Ja. Da wollte ich im Prinzip eine Buchung durchführen. Für wann brauchen Sie die denn? Ja, das können wir so absprechen. Ne? Kommt jetzt nicht auf den Tag an, weil wir haben da schon mehrere Sachen probiert und das hat nie funktioniert. Ja, was heißt mehrere Sachen probiert? Und das, was wollen Sie denn fräsen, abfräsen? Stein. Nee, wir machen nur Asphalt. Wieso? Ja, wieso? Weil wir nur eine Asphaltfräse haben. Ja, dann, wenn wir das nicht für den Stein machen, kann ich Sie denn für den Asphalt buchen? Woanders? Ja, wo ist denn die Baustelle? Was für eine Baustelle? Ja, wo soll das denn sein? In Huxen. Wo? In Huxen. Wo ist das denn? Huxen, ja, ist klar. Huxen. Das ist im Prinzip Asphaltklumpen, ne? Liegen die lose rum. Ja, wo haben sie denn diese Asphaltklumpen liegen? Mein Sohn, der Bolle, der macht viel Sport mit dem Laufen. Ja. Und jetzt hat er diese Grobstollenschuhe. Und darum geht es sich. Kann das sein, dass er vielleicht von einem Radiosender anrufen? Nee. Ja, das hört sich aber so an. Nein, aber wir haben ja schon probiert mit Stock und mit dem Schraubenzieher und allem. Ja. Und das haben wir alles probiert. Und jetzt wollen wir einfach, haben wir gesagt, gut, komm, jetzt lassen wir das von Profis machen und jetzt wollen wir mit der Asphaltfräse arbeiten. Ja, dann schicke ich Ihnen die mal raus. Ja, Fräse. Wann kommen Sie denn? Haben Sie einen guten Stromanschluss da draußen? Wieso? Ja, das ist eine Hochvoltanlage. Was meinen Sie, wenn Sie die einschließen, da fliegen Ihnen alle Sicherungen raus. Ach so. Wenn das gefräst werden soll. Ja. Lässt er die Schuhe dann an oder zieht er die dann aus? Ja, wie Sie möchten, ne? Uns wird lieber, wenn er sie anlässt. Wieso? Ja, dann ist der Ruck besser, wissen Sie? Dann kann der ja gegendrücken und dann ist durch den Überdruck, da fliegen die Brocken raus. Ach so. Ja, dann kann der die anlassen. Ich frage, Bolle, kannst du die anlassen? Wenn du die Schuhe anhast, wenn die mit der Fräse kommen. Ja. Ja, der kann die anlassen, wenn der hat aber Angst, dass das wehtut. Ja, dann muss der aber nur das Bein in einem Schraubstock drin halten. Ach so. Bringen Sie denn Volt mit? Ja, die bringen wir mit. 3 Eimer. Ja. Ich habe das Gefühl, Sie wollen mich ein bisschen auf den Arm nehmen. Nee, also da kämen wir doch gar nicht. Da sind Sie verrückt. Nee. Soll ich Ihnen denn vorab mal die Preisliste faxen? Ja, muss ja gemacht werden, so oder so, ne? Ob ich jetzt die Liste habe oder nicht. Ja, aber das ist durch das Schraubstock ausleihen und 3 Eimer Volt, das wird schon eine teure Angelegenheit. Wie teuer wird das denn über den Daumen? Ja, über den Daumen müssen wir bestimmt eine Bürgschaft erstmal bringen. Ach so, und dann hol ich ja lieber ein paar neue Schuhe. Das könnten sie auch machen. Ja, dann ist gut, danke. Bitte. Tschö. Tschö. Panzer, ich begrüße Sie. Ich begrüße Sie auch. Es geht sich um Folgendes. Und zwar war ich bei Ihnen in der Waschstraße mit meiner Frau und im Auto. Mhm. Jetzt ist die Frage, wann da einer rauskommt. Hallo? Hallo? Hallo? Wann kommt denn jemand raus? Ja? Wann kommt denn jemand raus von Ihnen? Mir ist doch schon einer draußen. Wie ist schon einer draußen? In der Waschstraße. Ja, da waren wir ja schon. Wir sind jetzt wieder hier zu Hause. Ja, und was wollen die denn auch denn zu Hause, wenn sie in der Waschstraße wollen? Ja, da muss ich auch... Sekunde mal. Hilde! Hilde! Scheiße, ich kann da nicht auf Laut stellen. Ich hab den Mann dran, ja! Hallo? Ja? Ja, wir waren bei Ihnen in der Waschstraße. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Die Frage ist, wann da jetzt einer von Ihnen kommt. Nach Ihnen? Richtig. Ja, warum denn nach Ihnen? Sie müssen hier hinkommen. Ja, wir waren ja da, aber da muss doch jetzt einer hier nachpolieren. Oder? Mir nachpolieren bei Ihnen? Ja. Sekunde. Hilde! Ich rede ja mit dem, der kommt ja raus. Ja, nun beruhig dich doch. Wann kommt denn jetzt jemand von Ihnen raus? Zu Ihnen. Boah, ich bin aber laut. Ja, zu uns hier muss ja einer im Prinzip den Wagen nachpolieren. Ich habe gesehen, an den Felgen unten sind zum Teil noch schwarz, dass sie das wegmachen können. Ja, können Sie ja hier vorbeikommen, dann machen wir ihn dann. Und wie zu, ja, aber sie, dann kommen wir ja zu Ihnen. Ja, ja, wir können nicht rauskommen. Warum? Nee, können wir nicht. Warum? Da habe ich keine Leute für. Was für Leute? Hallo? Hallo? Ja? Machen Sie parallel noch was anderes, oder? Hallo? Ich bin... Hallo? Ja? Haben Sie getrunken? Nein. Sie sind aber betrunken. Ja, hören Sie mal auf. Hören Sie mal um die Zeit. Fangen Sie schon an. Ja. Hallo. Ja. Jetzt beruhigen Sie sich doch. Ja, ich mal. Mach, ja. Hallo. Ja. Sind Sie wieder klar jetzt? Ja. Ja. So, die... Ich kaputt war. Ja, hallo? Die Frage ist, wann kommen Sie raus? Also wir können nicht rauskommen. Ich kann keinen abstellen. Wohin stellen? Hallo, jetzt... Hören Sie mit dem Alkohol auf um die Zeit. Mann! Hören Sie, lassen Sie es. Ich mache es selber. Ja, gut, danke. Tschüss. Tschüss.